Übergewicht ist krankhaft, sucht- oder erblich bedingt. Erbanlagen bestehen aus einer Art biochemischen Code, der DNA, der bei der Zeugung an die Nachkommen weitergegeben wird. Die Information der Erbanlagen sorgt für eine bestimmte körperliche Ausprägung. Was ihre Erbanlagen festlegen, ist von ihnen selbst nicht bewusst zu verändern. Sie können ihre Augenfarbe nicht rational variieren oder die Länge ihrer Zähne nicht beeinflussen. Hier gibt es eine eindeutige genetische Determination. Defekte im sogenannten Obesitas-Gen, welche den Leptinaufbau und damit die Fettzellensteuerung regelt, sind extrem selten und führen dazu, dass ein zweijähriges Kind bereits 29 Kilogramm und ein achtjähriger 86 Kilogramm wiegen kann. Wenn also Ihre Erbanlagen für Ihr Übergewicht verantwortlich wären, dann wären Sie von Geburt oder spätestens von der Pubertät an zwangsläufig übergewichtig gewesen und es hätte keine Möglichkeit gegeben, dies zu verhindern. Wenn das tatsächlich bei Ihnen so wäre, dann könnten Sie dieses Hörbuch bereits an dieser Stelle wieder weglegen, denn Sie hätten keine Chance, schlank zu werden. Da Sie aber immer noch zuhören, haben Sie es längst verstanden. Es kann nicht an Ihren Erbanlagen liegen, dass Sie übergewichtig sind. Alle toleranten Faktoren, und dazu gehört der Fettaufbau genauso wie der Muskelaufbau, sind nicht fix determiniert, können also extrem stark schwanken. Wir alle haben Erbanlagen. Aber wir müssen einen entsprechenden Lebenswandel führen, damit diese zur Ausprägung kommen. Von selbst werden sie nicht dick. Auch sind sie nicht krank, denn wenn sie krank wären, dann würden sie entweder sterben oder wieder gesund werden, eines von beiden. Eine Krankheit bringt uns um oder sie verschwindet wieder. Wenn Sie sich Ihren Arm brechen, dann wächst der Knochen wieder zusammen. Hierfür brauchen Sie keine Akupunktur und müssen auch kein Gebet sprechen. Den Heilungsprozess gestaltet Ihr Körper von ganz alleine aufgrund ganz tief sitzender, unbewusster Prozesse, solange Sie leben. Ebenso, wenn Sie ein Magengeschwür bekommen, es würde von selbst wieder verheilen, vorausgesetzt, Sie leben so, dass der Körper wieder gesund werden kann. Meistens jedoch sabotieren wir unterbewusst unsere Selbstheilung. Ergo, der Körper erzeugt Krankheiten normalerweise gar nicht, er folgt lediglich der Weise, wie sie leben. Ja, mehr noch, ein kranker Körper, der in seinen Funktionen gestört ist, kann überhaupt keine Symptome erzeugen. Einigen wir uns also darauf, nicht Ihr Körper erzeugt das Problem, sondern Ihre Lebensweise. Doch das ist keine Krankheit. Ähnlich verhält es sich mit der vermeintlichen Esssucht oder Fettsucht. Wenn Sie esssüchtig wären, müsste irgendetwas diese Sucht verursacht haben. Doch wenn Essen Sie körperlich süchtig machen würde, wie etwa Heroin es tut, dann müssten alle Menschen, die essen, schließlich davon süchtig werden. Glauben Sie also bitte nicht einfach, was in den Medien oder Lehrbüchern steht. Psychologen oder Ärzte sprechen schnell von einer Sucht immer dann, wenn sie nicht wissen, worauf sich ein Verhalten gründet und wie man damit umgehen soll. Es gibt keine körperliche Sucht beim Essen. Denn wenn Essen eine körperliche Sucht erzeugte, müssten alle dicken Menschen bei längerer Essenspause auch körperliche Entzugserscheinungen verspüren, die zum Tode führen können. Dies ist aber längst nicht der Fall. Natürlich kann man bei massiver Unterernährung Mangelerscheinungen bekommen und sogar sterben. Aber sind Übergewichtige unterernährt? Ein Appetitgefühl ist übrigens kein Entzugssymptom. Jeder Übergewichtige hat schon zigmal die Erfahrung gemacht, dass er das Essen einfach sein lassen kann und für viele Stunden keine Entzugserscheinung verspürt. Zum Beispiel, nachdem er sich zu Bett gelegt hat. Man ist dann ja nicht sofort ausgeknipst oder ohnmächtig. Nein, man liegt noch ein paar Minuten wach im Bett, wartet auf den Schlaf und hat trotzdem für Stunden kein Verlangen nach Nahrung. Ich behaupte, Kein Übergewichtiger der Welt ist jemals aus dem Schlaf herausgerissen worden, weil er das Gefühl hatte, etwas essen zu müssen, um seinen Körper mit Nahrung zu versorgen. Vielleicht wurde er wach, weil er Durst hatte, zur Toilette musste, weil der Mond schien oder der Hund bellte, aber niemals, weil sein Körper Nahrung brauchte. Die braucht er ohnehin recht selten, wie Sie hier noch erfahren werden. Weiter behaupte ich, ein Körper kann nur nach etwas süchtig sein, was er in physiologischer Hinsicht benötigt. Zu einer körperlichen Sucht gehört zudem das sogenannte Craving, das Konsumverhalten durch Absinken des Suchtstoffspiegels. Wenn es also so etwas wie Fettsucht gäbe, dann müssten diese Menschen recht dünn sein und ständig vergeblich versuchen, dieses Defizit dauerhaft auszugleichen. Nun können Sie sich an drei Fingern abzählen, dass auch Nikotin oder Alkohol nicht körperlich süchtig macht. Nikotin und Alkohol schaden dem Körper zwar unter Umständen, aber der Körper braucht keinen Alkohol in dieser Menge, es sei denn, Sie sind eine Fruchtfliege. Dann ernähren Sie sich von Alkohol, werden davon aber weder krank noch betrunken. Nikotin wird von einigen Käferarten benötigt und verzehrt, aber nicht erst seitdem die Tabakindustrie dafür Werbung gemacht hat. Bei einer psychischen Sucht verhält es sich aber ganz anders als bei einer körperlichen. Hier ist es so ähnlich wie mit einem Computervirus, einem schädlichen Programm, das sogar Ihren Computer zerstören kann. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein solches Virus auf dem Rechner und infolgedessen flimmerte und flackerte Ihr Monitorbild ständig. Nun können Sie mit Maßnahmen, welche die Hardware, die Bauteile des Computers betreffen, rein gar nichts ausrichten. Sie bräuchten weder den Monitor noch das Netzteil noch das Gehäuse oder die Speicherbausteine zu verändern. Das Ergebnis bliebe immer das gleiche. Sogar Abstinenz, also das Gerät ausgeschaltet zu lassen, brächte keine Veränderung, denn wenn Sie den Computer eines Tages erneut einschalteten, würde das Virus erneut aufgerufen und mit seinen Störungen loslegen. Das allein erklärt den oben schon erwähnten Jojo-Effekt. Nehmen Sie aber nun Ihre Tastatur und geben Sie dem Virus ein paar zusätzliche Informationen, und zwar ganz bestimmte, um den Programmverlauf zu verändern, dann würde sich plötzlich alles ändern. In dem Moment, in dem Sie diese Eingabe tätigten, würden Sie das Virus unschädlich machen und der Computer sollte wieder einwandfrei funktionieren. Falsche Glaubenssätze sind solche Computerviren für uns Menschen. Sie sind im Laufe unseres Lebens einprogrammiert worden, können aber zum Glück mit neuen Informationen wieder gelöscht werden, wie Sie ja seit einigen Minuten bereits erfahren haben. Daher möchte ich so weit gehen und deutlich sagen, die Psyche kann nicht süchtig werden, denn wenn ein Mensch durch bloße Erkenntnis innerhalb von Sekunden Symptomfreiheit erlangt oder die Symptomursache auflöst, kann hier weder eine Krankheit noch eine Sucht vorliegen. Wenn Sie also nicht Kuchen, Schoko oder Pizza süchtig sind, muss es etwas anderes geben, was Sie dazu bringt, zuzunehmen.